Kapitel 15. Achte auf deine Motive. Das Motiv zu prophezeien soll niemals etwas anderes sein als die Liebe für die Gemeinde. Wir haben deutlich gesehen, dass der Grund für Prophetie die Erbauung der Gemeinde ist, daher muss das unser einziges Motiv sein. Es ist sehr interessant, dass die zwei Hauptkapitel über geistliche Gaben in der Bibel im 1. Korinther 12 und im 1. Korinther 14 sind. Genau in die Mitte davon hat Gott das große Kapitel der Liebe 1. Korinther 13 gesetzt. Bei allem, das Gott in unserem Leben tut, ist er durch Liebe motiviert. Darum muss unsere einzige Motivation für den Wunsch zu prophezeien die Liebe sein. Wir dürfen niemals die Gabe der Prophetie missbrauchen, um uns selbst ins Rampenlicht zu setzen oder uns wichtig zu machen. Es geht nie um uns, es geht um Jesus und seine Gemeinde, für die er starb und die er so innig liebt. Aus diesem Grund müssen wir Gott immer wieder bitten, unsere Herzen zu reinigen und unsere Motive zu prüfen. Wenn wir die Gemeinde Jesu wirklich lieben und sehen können, was für wunderbare Auswirkungen die Gabe der Prophetie auf sie hat, dann werden wir uns ernsthaft danach ausstrecken, zu prophezeien nicht für uns selbst, aber für seine Braut, die Gemeinde. Die Bibel lehrt viel über Liebe, auch im Zusammenhang mit Prophetie. Es hat meinen Geist zutiefst geschmerzt, wenn ich sah, wie Menschen erhoben wurden, weil sie genaue prophetische Worte weitergaben. Wenn Gott mich verwendet, um zu prophezeien, geht es nie um mich, sondern nur darum, die Gemeinde zu erbauen und um Menschen in ihre von Gott gegebene Bestimmung zu helfen. Wir können leicht unsere Motive überprüfen, wenn wir darauf achten, wie wir uns fühlen, wenn Gott andere Menschen um uns herum gebraucht, aber nicht uns, speziell wenn es sich um Menschen handelt, denen wir uns überlegen fühlen, was sowieso von Stolz spricht. Wenn Gott schweigt. Es gibt Momente, in denen Gott schweigt und entscheidet, nicht zu sprechen. Das sind sehr harte Zeiten für prophetische Menschen. Es ist eine Zeit der Prüfungen, durch die wir gehen, und die Gott erlaubt. Lieben wir ihn mehr als die Gaben? Vertrauen wir ihm weiterhin, auch wenn er unsere Fragen nicht beantwortet? Alle prophetischen Menschen müssen lernen, mit diesen Momenten des Schweigens Gottes umzugehen. Wir müssen in der Tat nicht nur lernen, wie wir mit diesen Momenten umgehen, sondern auch, wie wir sie lieben und schätzen sollen. Momente des Prüfens unserer Herzen und des Reinigens unserer Motive sind grundlegend wichtig in unserem Wandel mit Gott. Wir dürfen die Gaben nicht über unseren Charakter erheben. Auch der große Prophet Elisa musste das lernen. Im 2. Könige 4 lesen wir die Geschichte über Elisa und die Schunemiterin. Diese Frau und ihr Ehemann bereiteten ein spezielles Gästezimmer für den Propheten, wo er bleiben konnte, wann immer er vorbeikam. Eines Tages sagte der Prophet: Was kann ich für dich tun? Soll ich für dich beim König vorsprechen? Der Diener des Propheten erzählte ihm: Sie ist kinderlos, so prophezeite Elisa, dass sie innerhalb eines Jahres einen Sohn haben werde. Der Sohn wurde geboren und wuchs auf, und eines Tages war er mit seinem Vater bei der Ernte auf dem Feld. Plötzlich bekam er starke Kopfschmerzen und starb. Die Frau legte ihn auf Elisas Bett und sagte sofort zu ihrem Ehemann: Ich möchte mit einem der jungen Männer und dem Esel gehen, um den Propheten zu sehen. Als sie den Propheten am Berg traf, passierte etwas Interessantes. Da war der Prophet, mit dem Gott mächtig und regelmäßig sprach, sogar die Geheimnisse, die im Schlafzimmer des Königs gesprochen wurden, offenbarte er ihm, 2. Könige 6, 8 bis 12. Als ihn jedoch die Frau erreichte, machte er eine sehr wichtige Aussage. Und sie kam zu dem Mann Gottes auf den Berg und umfasste seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sagte: Lass sie. Denn ihre Seele ist betrübt, und der Herr hat es mir verborgen und es mir nicht kundgetan. 2. Könige 4, 27. Auch der Prophet hatte akzeptiert, dass es Zeiten gab, zu denen der Herr Dinge vor ihm verbarg und in seiner Liebe schweigt. Das sind sehr spezielle und kostbare Momente, aber sehr schwierig für prophetische Menschen, die gewohnt sind, von Gott täglich zu hören. Ich habe gelernt, diese Momente ganz besonders zu schätzen als Zeiten, in denen Gott mein Vertrauen in ihn vertieft, mich in seine Ruhe bringt und mich veranlasst, ihm mit reinem Lobpreis und Anbetung noch näher zu kommen.